So getragen wie diese Version von Octopus's Garden wird es in der nächsten Stunde nicht bleiben. Schließlich ist der Mann, der das Stück geschrieben hat und um den es heute geht, Schlagzeuger. Rock'n'Roll-Schlagzeuger. Und sogar der Beste der Welt. Das haben zumindest seine drei Bandkollegen behauptet. Die Rede ist von Richard Henry Parkin Starkey Jr. Besser bekannt als Ringo und seine Band, das waren die Beatles. Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Hartwig. Heute steht die letzte Folge unserer Beatles-Reihe auf dem Programm. Sie stammt aus dem Jahr 1974. Wenige Jahre nach dem Ende der Band widmete Barry Graves jedem Beatle ein einstündiges Porträt. Dabei handelte es sich um große, aufwendige Produktionen, in denen er die Charaktere der Band inszenierte und stilisierte. Denn natürlich war John Lennon nicht nur ein wütender Künstler und Paul McCartney war natürlich kein Prinz und Hans im Glück. Graves inszenierte sie so, weil die Beatles schon damals so groß waren, dass die Frage, wie waren die Beatles, hinter der Frage, was sind uns die Beatles, zurücktrat. Und so hielt er es dann auch bei seinem letzten Beatles-Porträt, dem von Ringo Starr. Der ehrlichen Haut, dem Kumpel, dem erdigen, geraden Typen. A Hard Day's Night, Ringo von Barry Graves. Okay, habt ihr alle die Gesichtsmasken angelegt? Alles dicht? Bitte nicht schummeln, das macht ja dann nur halb so viel Spaß. Diejenigen von euch, die nun schrecklich ungeduldig sind, die können sich über Kopfhörer zwischen zwei Gongzeichen den Namen unseres Superstar-Gastes einspielen lassen. So, hier ist der Gong. Ringo Starr. Ja, und wer jetzt nicht den Kopfhörer auf hatte, der kriegt eine Geschichte erzählt, damit das Raten nicht so schwer fällt. Unser Ehrengast wurde am 7. Juli 1940 in Liverpool als Sohn eines Dockarbeiters geboren. Eine ergiebige Schulausbildung hat er nie genossen. Seine Eltern ließen sich 3 Jahre nach seiner Geburt scheiden. Als kränkelndes Kind musste er mehrere Magenoperationen über sich ergehen lassen, litt an Lungenentzündung und versäumte einen Großteil des Unterrichts. Diverse Jobs als Hilfsarbeiter gab er wegen seines labilen Gesundheitszustandes wieder auf. Als ihm sein Stiefvater Weihnachten 1958 ein Schlagzeug schenkte, beschloss er, bei einer der zahlreichen Liverpooler Skiffle-Bands einzusteigen. Er schlug sich durch bis zur lokalen Attraktion Rory Storm and the Hurricanes, mit denen er auf Tournee nach Hamburg ging. Dort lernte er die Gruppe X kennen, ja, wir machen es ein bisschen spannend, und er schloss sich ihnen 1962 an, kurz nachdem sie ihren Schallplattenvertrag erhalten hatten. Auf der Debütsingle Y war er noch nicht zu hören. Die ersten Aufnahmen der sogenannten naiven Phase seiner Band bis 1965 unterlegte er mit einem schrillen, zischenden Beat, in dem er nur Becken und Snare-Drum anschlug und sich dabei einen eigenständigen, soliden Sound ertrommelte. Seit dem Album, das den Namen einer Feuerwaffe trug, verwandte er zusätzlich eine Basstrommel und Tom-Toms. Den berühmten Pudding-Sound erreichte er, indem er die Bespannung löste und Leinentücher um den Trommelkörper legte. Das ergab dann im Spiel einen dumpfen, wabernden Klang. Sein Genius als Stummfilmschauspieler probierte unser Superstargast, der seinen Spitznamen übrigens wegen seiner Vorliebe für Fingerschmuck erhielt, in Spielfilmen aus, noch bevor seine Ensemble-Kollegen künstlerische Alleingänge unternahmen. Aus seinem bisher letzten Spielfilm wird er euch nun das Titellied singen, das er selbst geschrieben hat. Wenn einige von euch auch noch nicht wissen, um wen es sich handelt, begrüßt ihn dennoch recht herzlich. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier ist unser Superstar X. Paper. Erwartet, ihr seid natürlich schnell auf die heiße Spur gekommen. Das konnte nur einer sein. Am linken Finger der linken Hand ein Amethyst, am Ringfinger links ein Opal, am Mittelfinger links ein Topaz, am Zeigefinger links ein Lapislazuli, am Daumen links ein Rubin, am Daumen rechts ein Saphir, am Zeigefinger rechts ein Brillanten, am Mittelfinger rechts ein Smaragd, am Ringfinger rechts ein Granat, am kleinen Finger rechts ein Aquamarin. Das kann natürlich nur einer sein. Gesichtsmasken runter, hier ist Ringo Starr! Thank you, man. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by. Great. sehr vielen Dank. Oh, danke. Oh, wow. Ja, wirklich nett von Ihnen. Obwohl das ja eigentlich so ganz bescheiden war, so anzufangen. I'm the greatest. Naja. Aber John hat das Lied für meine letzte LP geschrieben. Ich glaube schon, dass Sie das wohl nicht so richtig ernst nehmen. Ein bisschen komisch ist mir ja schon zumute, so ganz alleine auf der Bühne. Naja, sonst habe ich immer mit drei anderen zusammengespielt und da saß ich am Schlagzeug und hat mich ja sowieso niemand gesehen. Ne? Und dann soll ich eine ganze Show für Sie alleine machen. Weiß gar nicht, wie man es macht, was ich da überhaupt machen soll. Ja, das war so eine Schnapsidee von George. Ringo hat er gesagt, du musst dein neues Album vorstellen, die Leute wollen dich sehen. Na, dachte, er hat ja irgendwo recht. Alle sind sehr solo aufgetreten. Ich bin ja mit George beim Bangladesch-Konzert zusammen gewesen. Hm. War schon ganz schön toll. Ja, und als George jetzt wieder ankam, da dachte ich, probieren kann man es ja mal. Ja. Ich werde mir das machen, was sie wohl alle von mir erwarten. Was ich aber am wenigsten kann. Ich werde was singen. Vielleicht finden sie die Band wenigstens. Yeah. Danke. Danke. Vielen Dank. One, two, three, four. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Jim Keltner an den Drums. Jim Keltner, meine Damen und Herren. Ui, das schafft einen ja mächtig. Devil Woman. Das wird Sie sicherlich an das gleichnamige Lied von Marty Robbins erinnern. Marty gehört zu meinen Lieblingssängern. Na, Country and Western Music. Mag sowas sehr. Früher, als ich noch in der Gruppe war, da habe ich ja öfter einen Country-Titel gesungen. Wenn John und Paul mal Kaffee holen gingen. Act Naturally. Matchbox. Honey Don't. Viel Zeug von Carl Perkins. Ich war mal selbst in Nashville und hab deine EP mit Country-Songs aufgenommen. Beaucoup of Blues. Vielleicht erinnern Sie sich. Oder ist Ihr Gedächtnis gnädig mit Ihnen umgegangen? Aus dieser EP hier möchte ich Ihnen jetzt ein Lied singen, das mir heute noch, ich weiß eigentlich gar nicht warum, einigermaßen gut gefällt. Fastest growing headache in the West. Was denn? Das kennen Sie? Okay. Here we go. Brought her here from Arkansas, a simple country girl, to try a Californian way of life. But it didn't take her long to learn the ways of the modern world. Now she's California's fastest moving wife. Working on it all the time, and soon she'll finish me, and the world's saddest man will live here in Los Angeles. Of all the things she's ever done, she's making this her best. I got the fastest growing heartache in the West. Till we came here, no man had ever touched a heart but me. She'd never tasted any lips but mine. I know now men have seen what only I should see, since her lips have tasted Californian wine. She's working on it all the time, and soon she'll finish me, and the world's saddest man will live here in Los Angeles. Of all the things she's ever done, she's making this her best. I got the fastest growing heartache in the West. Step lightly, you're moving too fast. Take your time, boy, soon the pain will pass. In the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. Lightly, things will work out fine, nice and easy. All it takes is time, please believe me. I wish this song was yours. Don't be angry. Danke. Danke. Vielen Dank. Das war Tom Scott, der Klarinette. Ja, ich will ja nicht unbescheiden sein, aber ich habe noch ein Album gemacht. Das waren meistens Lieder, die meiner Mutter und meinem Vater ziemlich gut gefielen. Ja, und ich dachte mir, nachdem du in der Gruppe so viel für die Fans gespielt hast, da kannst du auch mal was für deine Eltern spielen. Die Kritiker waren davon aber gar nicht begeistert. Aber kennen die meisten meiner Eltern gar nicht. Naja, okay. Ich singe mal ein Lied daraus. Das Arrangement hat übrigens Elmer Bernstein geschrieben. Ach so, ja. Der Titel der LP noch für den Fan, der schon alle Platten hat und das Abwegige in der Musik sucht. Sentimental Journey. Lassen Sie die Taschentücher ruhig drin. Den Titelsong bringe ich jetzt nicht. Romantisch wird's aber trotzdem. Eine romantische Klamotte. Herr Kapellmeister, hoch den Stock. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you, darling? I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told love you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately that I miss you? When the stars are shining in the sky, have I told you why the nights are long? You're not with me, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you. Okay, Leute, macht euch auf die Socken. Danke. Thinking gonna do, I gotta fly high as well. Danke. Danke. Danke. Oh, Junge, Junge, Junge, ist das heiß. Ich hoffe, Sie halten es nicht für ein Modegaudi, wenn ich hier gleich über die Bühne blitze. Danke, Sie sind wirklich nett. So, während ich jetzt Luft hole, möchte ich Ihnen mal die Mitglieder meiner Band vorstellen. Elektrischen Gitarren, guter Freund aus Kalifornien, Jimmy Calvert. Am Bass, ein dufter Typ, den Sie alle kennen, aus West-Berlin, Klaus Fuhrmann. Saxophon und Klarinette, der Heißmacher der Band, Tom Scott. Am elektrischen Piano, ein fantastisch talentierter junger Mann, der selbst gerade dabei ist, ein Solo-Star zu werden. Mr. Bescheidenheit, Nicky Hopkins. Und an den Drums, der begehrteste Junggeselle von Los Angeles und Schlagzeuger extraordinär, Jim Keltner. Randy Newman ist wohl ein Sänger und Komponist, den eine ganze Menge Musiker schätzen. Obwohl er den ganzen Tag vorm Fernsehapparat sitzt und Popcorn frisst. Anstatt wie ein richtiger Hollywood-Musiker fürs Werbefernsehen zu arbeiten. Aber wenn er mal was zu Papier bringt, dann kann man vor Vergnügen auf die Barrikaden gehen. Ich habe vor kurzem ein Lied von ihm aufgenommen. Das heißt Hold On. Mother. Ringo Starr. Ringo Starr. Ja, ich könnte es auch so sagen. Sie kommen mir vor wie ein Traum, Pfirsich mit Schaum, Lippen wie Erdbeerwein. The Beatles. Ringo Starr, A Hard Day's Night von Barry Graves. Ringo, Andreas Mannkopf. Produziert und arrangiert von Walter Bachauer, Ulrich Gerhardt, Barry Graves, Gabriele Kreuzmann-Holm und J.F. Schulz. Eine Sendung von Rias Berlin. Und damit endet auch die Beatles-Reihe bei Aus den Archiven. Ich hoffe, die Porträts, die Barry Graves 1974 von den vier Helden aus Liverpool gezeichnet hat, haben Ihnen gefallen. Ich fand es erstaunlich, wie frisch sich diese Sendungen immer noch anhören. Irgendwie ist der Gestus der Reihe auf eine altmodische Art modern.